den Morgenhimmel, der als goldenes Feuer auf den Bergen liegt. Schmerzhaft missend das Gefühl von Freiheit eines Adlers, wenn er fliegt. Lächeln in meiner Seele hat die Welt bewegt, als ich ins Licht geblickt. Heilend wie die Farben in dem Sonnenstrahl und der Schatten in ihrem Blick. Wachte auf am Morgen und ich fühlte ihre Finger auf meiner Haut. Wischten ab die Spuren anderer Menschen und Orte, die ich geschaut. Lehrte mich, dass gestern etwas war geschehen, das vorher ich nie versuchte. Sprachen über Morgen und dem Hang zu Geld und Zeit, man braucht dazu. Lieben sie war leichter als wohl alles, was ich jemals wieder tu. Kamen eng zusammen mit Gefühlen, die ich vorher nie gekannt in meiner Zeit. Sie scheut sich niemals Frau zu sein, noch hat sie Angst zu sein ein Freund. Ich weiß die Antwort nicht, wie ihr es schafft zu öffnen, jede Tür in mir. Träumen war so leicht, wie es zu glauben, nie geht es dem Ende zu. Und lieben sie war leichter als wohl alles, was ich jemals wieder tue.